genommen hatte. Der Freitod von Jean Amery, heute wäre er 100 Jahre alt geworden. Zum Erbe von Jean Amery gehört die Auseinandersetzung mit dem ehrbaren Antisemitismus der Linken. Mit diesem Thema hat sich der Politikwissenschaftler Stefan Griegert von der Universität Wien befasst und der ist jetzt für Deutschlandradio Kultur am Telefon. Willkommen, Herr Griegert. Schönen guten Tag aus Wien. Erklären Sie uns das bitte, was meinte Jean Amery eigentlich genau mit diesem Begriff ehrbarer Antisemitismus? Jean-Marie hat diesen Essay damals ja 1969, zwei Tage nach dem Sechstagekrieg von 1967 veröffentlicht. Und dieser Sechstagekrieg markierte in gewisser Weise eine Zensur in der deutschsprachigen Linken. Bis dahin war zwar die Linke auch nicht durchgängig pro-israelisch, aber die überwiegende Mehrheit hat in der unmittelbaren Erinnerung an die Shoah, an den Holocaust, doch gewisse Sympathien für Israel gehegt. Und 1967 findet da tatsächlich eine ziemlich dramatische Wende innerhalb kürzester Zeit statt. Und ein wüster Antizionismus, der, wie Amery das gesehen hat und wie ich denke zu Recht gesehen hat, in gewisser Weise einen verschobenen Antisemitismus dargestellt hat. So ein wüster Antizionismus ist innerhalb kürzester Zeit hegemonial mehrheitsfähig in der Linken und insbesondere in der radikalen Linken geworden. Und genau dagegen hat sich dieser Essay, der ehrbare Antisemitismus, gewendet. Man sollte sich allerdings auch in Erinnerung rufen, was der Untertitel von diesem Essay war. Der ist mit dem Untertitel »Die Barrikade vereint mit dem Spießerstammtisch gegen den Staat der Juden« erschienen. Das heißt, es ging sowohl gegen den linken als auch gegen den rechten Antisemitismus. Amery hat gesehen, dass in diesem Hass auf Israel die Linke und die Rechte plötzlich zueinander findet und quasi die alte deutsche Volksgemeinschaft wieder auferleben lässt. Der rechte Antisemitismus war für Amery allerdings in gewisser Weise eine Selbstverständlichkeit und natürlich hat er sich schroff und massiv gegen ihn gewendet. Dieser linke Antisemitismus war für ihn aber etwas Neues und er war wirklich entsetzt von ihm, weil er sich eben selber als Linker gesehen hat und der Linken verpflichtet gefühlt hat. Herr Griegert, damals, wenn ich das richtig erinnere, war der Argumentationskern der Linken, dass Israel gerade mit dem Sechstagekrieg zu einem Brückenkopf des Imperialismus geworden sei, mit dem mächtigen Verbündeten USA an der Seite von Israel. Ist das bis heute der sozusagen rationale Kern oder der Argumentationskern für die Linken, dass sie sagen, Israel betreibt in Ihrer Sicht eine imperialistische Politik in dieser Region? Das ist einer der Kerne dieser Argumentation. Allerdings ist natürlich überhaupt nichts rational an diesem Kern. Und es haben auch in den letzten Jahrzehnten ein paar Metamorphosen dabei stattgefunden. Aber es stimmt, dieses anti-imperialistische Weltbild, wie ich das nennen würde, der Linken oder großer Teile der Linken, ist einer der Gründe für ihre Unfähigkeit, den eigentlichen Charakter von Israel und dem Zionismus einzuschätzen. In einer ziemlichen Verkehrung der Realitäten im Nahen Osten und der Existenzbedingungen, unter denen Israel existieren muss, gibt es diese Vorstellung, das sei der Brückenkopf und der Flugzeugträger des US-Imperialismus. Allein wenn man sich die Geschichte der letzten 60 Jahre, also seit der Staatsgründung Israels, anguckt, weiß man, dass das alles andere als den Tatsachen entspricht. Gerade in den ersten Jahrzehnten auch waren die USA alles andere als Israel-freundlich eingestellt. Und auch heute ist es ja eher ein Zweckbündnis. Das Wesen des israelischen Staates wollte man in dieser Linken eben nicht sehen und nicht erkennen. Und dieses Wesen ist eben, und das hat Amery immer wieder betont, dass aus der Erfahrung mit dem Nationalsozialismus es zwingend erforderlich geworden ist, einen bewaffneten Schutzraum, das heißt einen sehr mächtigen Staat zu etablieren, der für alle Zukunft verfolgten Juden und Juden den Schutz gewähren kann. Und dass das die Linke nicht gesehen hat, konnte Amery völlig zu Recht nicht verwinden. Allerdings sollte man auch dazu sagen, das war keine denunziatorische Kritik an der Linken. Im Gegenteil, er hat immer die Hoffnung formuliert, dass die Linke sich in einer Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Antizionismus, also in einer Art Selbstreflexion, neu positionieren möge. Allerdings, wenn man sich dann die heutige Linke anguckt, muss man sagen, dass das leider nur eine Hoffnung geblieben ist, denn die Linke heute nach wie vor völlig unfähig ist, ein adäquates Verständnis vom Zionismus und von den Existenzbedingungen von Israel zu entwickeln. Wobei man ja auch sehen muss, ein Zitat aus der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel, im Frühjahr 2008 schnitt der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Gregor Gysi, einen alten linken Traditionszopf ab, den Antizionismus, schrieb die Süddeutsche Zeitung, eben bezogen auf das Jahr 2008. Und im Juni 2011 hat ja die Bundestagsfraktion der Linken eine Erklärung gegen Antisemitismus formuliert. Also gibt es da nicht eine Neupositionierung? Das ist eine Art Modernisierung dieser antizionistischen Ressentiments. Selbstverständlich steht Gregor Gysi nun innerhalb der Linkspartei nicht für den radikal-israelfeindlichen Flügel, den es aber nach wie vor gibt. Und man sollte vielleicht auch daran erinnern, dass sich auch Gregor Gysi schützend vor jene linken Bundestagsabgeordneten gestellt hat, die sich an dieser fürchterlichen Hamas-Solidaritätsflotte 2010 beteiligt haben. Also er hat sie nicht kritisiert und verurteilt dafür, sondern hat das unterstützt. Trotzdem stimmt es natürlich, dass es so eine Art modernisierte, weichgespülte Form dieses Antizionismus heute gibt. Das heißt, Leute wie Gregor Gysi oder auch andere gemäßigtere Vertreter der Linken sagen, ja, selbstverständlich erkennen wir das Existenzrecht Israels an. In der Regel kommt aber das große Aber hinterher und es werden dann politische Forderungen gestellt, die, wenn sie erfüllt würden, die Existenz Israels wieder in Frage stellen würden. Welche denn zum Beispiel? Und auch das zum Beispiel, also alles, was auf eine Schwächung der Verteidigungsfähigkeit der israelischen Armee zum Beispiel hinausläuft. Das ist eine Art linke Unart, dass man mittlerweile sagt, ja gut, einerseits muss man verstehen, dass es Israel gibt, aber die israelische Armee mag man nicht. Und das ist etwas, was Jean-Marie komplett anders gesehen hat. Er hatte einen sehr klaren und nüchternen Blick auf die Situation, die im Nahen Osten existiert und hat gewusst, wenn es keine israelische Armee gibt, und zwar eine sehr starke, schlagkräftige israelische Armee, dann gibt es auch diesen Staat nicht. Ich verweise nur auf ein letztes großes Interview, was er kurz vor seinem Freitod im Sommer 78 noch gegeben hat, wo er sogar sich dahingehend geäußert hat, dass wenn er noch jünger wäre, er vermutlich selber nach Israel gehen würde, und zwar als Soldat. Der hatte also ein klares Bewusstsein dafür, dass nur ein starkes, auch militärisch gesichertes Israel tatsächlich existieren kann. Nun gibt es aber, Herr Griegert, ja die Kritik am Vorgehen gerade der israelischen Armee auch in Israel selbst. Also warum sollte nicht auch zum Beispiel ein deutscher Linker diese Kritik äußern dürfen? Das kommt immer vollkommen darauf an, was mit dieser sogenannten Kritik gemeint ist. Erstmal sollte man gegenüber diesem Begriff der Israel-Kritik doch sehr skeptisch sein, weil schließlich spricht man auch nicht von Island-Kritik oder Spanien-Kritik. Es ging ja jetzt auch bei meiner Frage um das Vorgehen der Armee und nicht um eine Kritik am ganzen Land. Ja, auch da kann man sich in gewisser Weise auf Jean-Marie bezogen, denn auch Jean-Marie hat sich natürlich nicht blind gemacht gegenüber den Widersprüchlichkeiten, die in der israelischen Gesellschaft existieren. Er hat sich nicht blind gemacht gegenüber das, was es bedeutet, wenn ein Staatsapparat gezwungenerweise militärisch und auch repressiv gegen seine Feinde vorgeht. Er hat durchaus thematisiert, dass es zu Übergriffen und auch zu Folter kommt und hat das keineswegs gut geheißen, hat aber immer betont, und das ist auch heute der entscheidende Punkt, dass das nie und nimmer etwas an der bedingungslosen Solidarität mit diesem Staat als Schutzraum für Juden und Jüdinnen ändern kann. Und das wäre genau die Bedingung, die man heute auch stellen müsste, dass eine Linke, die sich selber ernst nimmt, die von ihrem historischen Erbe ja doch einmal für sowas wie Aufklärung und Emanzipation stand, sich genauso positioniert. Das macht sie aber, und das sieht man heute zum Beispiel auch bei dem Konflikt zwischen Israel und dem iranischen Regime, so gut wie gar nicht, beziehungsweise nur mit ihren einzelnen Exponenten. Die überwiegende Teil der heutigen Linken, auch zum Beispiel der Linkspartei in Deutschland, lässt Israel in so einer existenziellen Bedrohungssituation völlig im Stich und weigert sich zum Beispiel ein konsequentes Vorgehen gegenüber dem iranischen Regime mitzutragen. Der ehrbare Antisemitismus der Linken, der Schriftsteller und Publizist Jean-Marie hat diesen Begriff geprägt. Heute wäre er 100 Jahre alt geworden. Darüber haben wir gesprochen mit dem Politikwissenschaftler Stefan Griegert von der Universität Wien. Herr Griegert, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Deutschlandradio.